Kameraden! Es ist Zeit zu handeln! Was man da sieht, das kann man nicht glauben. Scheinasylanten, die Deutschland berauben. Hirnlose Politiker, die so etwas zulassen. Doch es gibt da noch Skinheads, die Ausländer hassen. Es ist Zeit zu handeln. Zeit zu handeln. Deutschland muss und wird sich verwandeln. An diesem Hass sind doch die Politiker schuld. Durch sie verliert das Volk die Geduld. Linke Parteien, mit seid ihr so beschränkt? Habt ihr nicht aus unseren Problemen gelernt? Es ist Zeit zu handeln. Zeit zu handeln. Deutschland muss und wird sich verwandeln. Die Ausländer, das liegt auf der Hand. Sie müssen zurück in ihr Heimatland. Dann gibt es keinen Hass und keine Gewalt. Doch Politiker, ich sage euch, handelt bald! Es ist Zeit zu handeln! Zeit zu handeln! Deutschland muss und wird sich verwandeln! Deutschland, erwachen!